Abschnitt 15 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heyse. Die Drias. Anfang. Vom Turm der Frauenkirche hatte es eben erst 5 geschlagen. Aber ein Schneesturm tobte durch die Gassen der Stadt und löschte den letzten bleichen Tagesschimmer so völlig aus, als wäre die Nacht schon hereingebrochen. Auch brannten schon seit einer Stunde in dem Atelier des jungen Malers Ralf die 3 Glasflammen, die ihm zu einer eiligen Arbeit hatten leuchten müssen. Es galt, an einer großen Landschaft die letzten Striche zu tun, um sie punkt Heiligabend, wie der Besteller sich ausgedrückt hatte, seiner Frau ins Weihnachtszimmer hängen zu können. Er war vormittags selbst gekommen, um den Meister an sein Wort zu mahnen, hatte die ansehnliche Summe, die ausgemacht war, in blanken Doppelkronen auf den Tisch gezählt und nachmittags 2 handfeste Packträger geschickt, das Werk, wie es gehe und stehe, von der Staffelei zu holen. Die Leute hatten sich noch eine Weile gedulden müssen, immer noch konnte die letzte Hand sich nicht genug tun. Endlich hatte der Künstler, von seiner eigenen Erschöpfung gezwungen, da er seit dem ersten Tagesschein nicht von der Staffelei gewichen war, das Bild den Boten ausgeliefert und war dann wohl eine halbe Stunde auf dem Stuhl vor dem leeren Gestelle sitzen geblieben, mit geschlossenen Augen in sich hineinstarrend. Es war ihm jedes Mal eine peinliche Empfindung, eine seiner Arbeiten in fremde Hände geben zu müssen. Wenn er seinem Werk dann am dritten Ort in schlechtem Licht, unter gemütlosem Luxus, von seelenlosen Augen begafft, wieder begegnete, beschlich ihn eine peinliche Reue und Scham, als hätte er ein eigenes Kind in die Sklaverei verkauft und müsste mit ansehen, wie es misshandelt würde. Nun, Fräuleins, dieses Bild, an das er 6 Wochen lang all seine Liebe gewendet hatte. Die Skizze dazu, nach der Natur gemalt und unter anderen Entwürfen an die Wand geheftet, hatte dem reichen Kunstfreund in die Augen gestochen, und als Ralf äußerte, er könne sich nicht von diesem Stücke trennen, hatte jener nicht nachgelassen und einen so hohen Preis geboten, dass der Maler in einem Augenblick der Schwäche auf den Antrag eingegangen war, ein großes Bild danach zu malen. 100-mal hatte er seine Nachgiebigkeit, seinen Geiz verwünscht. Was für Erinnerungen an dieser Waldszenerie hingen, warum jeder Blick auf die sanft ansteigende grüne Halde, von hohen Fichten abgeschlossen, auf das schlanke Stämmchen vorn neben dem Wildbach und die kleine Bank im Schatten darunter ihm das Herz in süßen und bitteren Gefühlen auffallen machte, hatte er dem Besteller freilich nicht verraten. Und doch war es ihm wie eine Entweihung, dass er dieses Fleckchen Erde, wo ihm so wohl und weh geworden war, wie nie in seinem Leben, den gleichgültigen Blicken wildfremder Menschen preisgeben sollte. Es war nun geschehen. Er gelobte sich im Stillen, keinen Fuß je in das Haus des Mannes zu setzen, dem er für schnödes Geld ein Stück seiner Seele verhandelt hatte, und hätte ihn noch die Not dazu getrieben. Aber so jung er war, sein Ruf hatte sich schon dergestalt verbreitet, dass ihm jede Leinwand zu jedem Preise, den er machen wollte, frisch von der Staffelei weggekauft wurde. Ein heftiger Windstoß, der an dem großen Fenster rüttelte, riss ihn endlich aus seinem Brüten. Er stand mühsam, wie aus einem schweren Schlaf sich ermunternd auf, trug die Staffelei in einen dunklen Winkel seines Studios und begann überhaupt ein wenig aufzuräumen. Es war ja Heiligabend. Er erwartete seinen einzigen vertrauten Freund, um unter 4 Augen mit ihm sich über die Stunden hinwegzuhelfen, die schwersten des ganzen Jahres für einsam Lebende, zumal in der Jugend. Dennoch hatte er verschiedene Einladungen in töchtergesegnete Familien höflich abgelehnt und sich ebenso wenig entschließen können, an den lustigen Veranstaltungen teilzunehmen, welchen die jüngeren Künstler in ihrer Kneipe vorbereitet hatten. Er wusste, dass sich unter den Fröhlichen und Ausgelassenen die Schwermut nur drückender ihm auf die Seele legen würde. Denn freilich, im Sommer hatte es so ausgesehen, als ob er diesen heiligen Abend froher als je feiern würde. Dass er das verscherzt hatte, wenn auch ohne seine Schuld, wie er meinte, musste ihm jede andere Festfreude vergällen. Er war es aber sehr zufrieden, dass auch sein langer Freund, den sie wegen seiner ungeschlachten Glieder Enak nannten, die gleiche Abneigung gegen eine lärmende Weihnachtsfeier empfand und versprochen hatte, auf ein Glas Punsch und einen stillen Schwatz bei ihm vorzusprechen. Dem guten Menschen, der übrigens auch ein guter Maler war und eine besondere Virtuosität in Jagdstücken nach Snyders Vorbild besaß, sollte es heute Abend so heimlich und behaglich werden, wie ein paar einsame Menschen sich's irgend zu bereiten vermöchten. Im eisernen Ofen summten und glühten noch die Kohlen, und das hohe Gemach war trotz des wütenden Dezemberstromes leidlich durchwärmt. Ralf aber entfachte noch zum Überfluss ein Feuerchen im Kamin, den er neben dem Ofen eigens hatte anbringen lassen, da er nichts lieber tat, als in Zwielichtstunden in das helle Feuer schauen und dem Flug der springenden Funken folgen. Er schob das breite Ruhebett, über das ein persischer Teppich geschlagen war, in die Nähe der Feuerstätte, breitete das Bärenfell davor aus und trug ein Tischchen herbei, auf dem etwas kalte Küche und alles zum Punsch Erforderliche einladend beisammenstand. Daneben stellte er den großen Schaukelstuhl, in welchem Enak seine gewaltige Figur lang auszustrecken liebte, und nachdem er einen zufriedenen Blick über diese Zurüstung geworfen, wandte er sich dem Fenster zu, wo in den Winkel gepflanzt die dritte Hauptperson des heutigen Heiligabendfestes stand. Ein herrlich gewachsenes, frischgrünes Fichtenbäumchen, das mit seinem obersten, kerzengerade aufstrebenden Wipfelzweig bis genau an die Decke des hohen Raumes reichte. Schon gestern, als er nach der hastigen Arbeit durch die Stadt geschlendert war, um sich ein wenig zu erfrischen, war ihm auf einem der Plätze, wo Weihnachtsbäume feilgeboten wurden, der stolze Wuchs dieses jungen Stämmchens aufgefallen, das seine ansehnlichsten Genossen um etliche Haupteslängen überragte. Er hatte denn die Nacht davon geträumt und war in grauer Morgenfrühe wieder hingegangen, besorgt, andere möchten ihm zuvorgekommen sein. Damit habe es keine Gefahr, versicherte ihm der Händler. So hohe Bäume würden nur selten begehrt, und er wisse selbst nicht, warum er diesen mitgenommen. Er habe es ihm aber gleichsam angetan, weil er so schön gewachsen sei und die Zweige so regelmäßig um den Stamm herumständen. Aber weil er ihm sonst doch schwerlich loswerden würde, gebe er ihn dem Herrn Kunstmaler billig und fordere für das Prachtstück nur so und so viel. Ralf hatte trotz des unverschämten Preises nicht daran gedacht zu handeln. Auch ihm schien das Bäumchen es angetan zu haben. Und freilich, so ungefähr hob auch jenes, das die kleine Bank an dem Waldbach überschattete, sein kräftiges Haupt. Oder war es nur der Trug seines schwermütigen Herzens, das ihn heute so vieles an die schöne verschwundene Sommerszeit erinnern musste? Er hatte den Transport des Fichtchens die drei steilen Treppen zu seinem Atelier hinauf selbst geleitet und darüber gewacht, dass keiner der weit ausladenden Zweige geknickt wurde. Über Tag, in jenem Winkel am Fenster, hatte sein Weihnachtsbaum ihm dann Modell gestanden, und die Arbeit nach der lebensfrohen Natur war dem Bilde noch sichtbar zugute gekommen. Nun trat der Maler zu dem stillen Gefährten seines Fleißes und sog mit vollen Zügen den kräftigen Harzgeruch und die Waldfrische ein, die aus dem Labyrinth des Nadeldickichts ihm entgegenströmte. Nachdenklich vertiefte sich sein Blick in das geheimnisvolle Innere des Astwerks, und seine Hand strich liebkosend an einem der Zweige entlang, ohne auch nur eine der kleinen, derben, glatten Nadeln abzustreifen. »Du bist schön«, sagte er vor sich hin, »und hast so jung dein bisschen Leben hingeben müssen, armer Geselle. Dir wäre jetzt wohler draußen, in deinem Wald, trotz der Schneelasten, die du tragen müsstest, als hier in der dumpfen Ofenluft. Aber auch anderen geht es nicht besser, denen es noch schärfer in Mark und Bein fährt, wenn sie losgerissen werden, wo sie Wurzel geschlagen zu haben glaubten. Komm, wir beide wollen den Kopf nicht hängen lassen, sondern uns putzen und gute Miene zum bösen Spiel machen.« Wenn er vom Putzen sprach, so hatte er durchaus nicht im Sinn, den schönen dunklen Baum mit allerlei Zierwerk, vergoldeten Nüssen, Gold- und Silberketten zu behängen. Sein Künstlerauge hatte, seitdem er die Knabenschuhe ausgetreten, diesen kindlichen Schmuck der Weihnachtsbäumchen abscheulich gefunden, als eine Entstellung der edlen natürlichen Gestalt, in welcher die Kinder des Waldes aufwachsen. Aber der Glanz des heiligen Abends sollte dann doch auch in dieser Künstlerwerkstatt von dem Baum ausstrahlen. Aus einem hohen geschnitzten Schrank nahm der Maler einen wohl 2 Fuß im Umkreis sich ausbreitenden Stern, dessen gläserne Strahlen in bunten Farben leuchteten. Hinter dem Kern, einer kreisrunden Kapsel aus Rubinglas, war ein Lämpchen angebracht. Das teilte sein Licht den farbigen Strahlen mit, die alle davon wie in einem sanften Feuer zu entbrennen schienen. Behutsam stieg der Maler auf einem Leiterchen bis zur Gipfelhöhe des Baumes hinan und befestigte dort das magische Leuchtwerk, das schon bei manchem Künstlerweihnachtsfest eine Rolle gespielt hatte. Auch heute goss es seinen Schimmer so freundlich herab, dass die oberen Zweige wie in Korallen oder Smaragden verwandelt schienen und Ralf sich eine Weile oben auf der Leiter an dem märchenhaften Anblick weiden musste, ehe er wieder herunterstieg. Er löschte dann sogleich die Gasflammen. Nun war eine reizende Dämmerung ringsum. Die Glut im Kamin schien nach dem Stern hinaufzuwinken und die Strahlen trugen, das verwandte Element in der Tiefe zu grüßen. Nur eine dreiarmige römische Messinglampe trug der Maler noch auf das Kredenztischchen. Er wollte sie aber erst anzünden, wenn der Gast sich eingestellt hätte. Es war nun so heimlich in dem hohen, halbdunklen Gemach. Von den Wänden blickten die schönen Studien aus dem ernsten Norden und dem lachenden Süden den jungen Meister, der sie auf die Leinwand gebannt, so vertraulich an. Die Hellbrandung an den Nordseeklippen, die stille blaue Flut an dem hochgetürmten Strande von Amalfi, die leuchtenden Seen der Lombardei und die Buchenwälder und dunklen Marschgelände Holsteins. Seine Augen aber kehrten immer wieder zu der kleinen Skizze von jener grünen Halde am Wildbach zurück und blieben an den Zweigen der jungen Fichte hängen, die das Bänkchen unten im hohen Grase beschatteten. Draußen wurde das Unwetter immer ärger. Der Sturm trieb den Schnee in große Massen geballt gegen die klirrenden Scheiben und fuhr sausend durch den Schlot herab, dass die Flammen hoch aufprasselten. Den Maler überlief ein fröstelnder Schauer. Er ging, die Hände in die Taschen vergraben, eine Weile mit halb zugedrückten Augen im Kreise herum, schwer atmend, mit brennender Stirn und klopfenden Schläfen, bis die Ermüdung ihn stillzustehen zwang. Da nahm er aus dem Geigenkasten, der neben seiner Palette lag, das alte, schwärzliche Instrument heraus, das in seiner Familie schon vom Urgroßvater herab sich vererbt hatte, und tat ein paar Bogenstriche. Aber das kräftige Beschwichtigungsmittel versagte heute. Auch war die gute Freundin bedenklich verstimmt. Mechanisch machte er sich daran, die reine Stimmung wiederherzustellen. Als es ihm aber gelungen war, legte er die Geige auf seine Pinsel und wandte sich mit einem tiefen Seufzer ab, dem Kamine zu. Da stand er und starrte lange in das Geflacker und schürte den Brand und warf sich dann auf das Ruhebett und seufzte wieder. In diesem Augenblick fühlte er sich so unselig und verlassen, als könne es auf der weiten Welt keinen Menschen geben, der einen trostloseren heiligen Abend erlebte. Auf dem Kaminsims lagen neben allerlei kleinen antiken Figürchen in Bronze etliche Skizzenbücher aufgeschichtet. Das oberste waschte seine Hand, von selbst schlug das Blatt sich auf, das er unzählige Mal betrachtet hatte. Der Umriss eines schönen Mädchenkopfes, halb vom Rücken gesehen, das Profil mit einem reizenden Lächeln zurückgewendet, das Haar in einen starken Knoten hoch aufgebunden, so dass ein kleiner Kranz krauser Löckchen über dem Nacken sichtbar wurde. Ein Zug von Mutwillen und junger Schelmerei belebte Mund und Augen des lieblichen Gesichts, und die Unterlippe schien von einem schalkhaften Trotz geschwellt, dass man sich zugleich angezogen und gewarnt fühlte, mit dieser gefährlichen Person sich in kein Herzensabenteuer einzulassen, da sie selbst von ihrem Herzen noch nicht das Mindeste zu wissen schien. Nur einen raschen Blick warf der Maler auf das Blatt, fast als habe er sich nur versichern wollen, ob das Gesicht noch immer den gleichen unbarmherzig lustigen Ausdruck habe. Dann ließ er das Buch aus der Hand gleiten und lehnte sich auf dem Divan zurück. Die strenge Arbeit des Tages machte sich fühlbar, auch konnte er den Freund noch vor einer Stunde kaum erwarten. So schloss er die Augen und versank in einen dumpfen Halbschlummer. Nicht lange aber konnte er so geruht haben, da rüttelte ihn ein tobender Windstoß auf, der mit solcher Macht gegen das Haus fuhr, dass es in seinen Grundfesten erzitterte und in allen Fugen erkrachte. Der junge Maler öffnete schlaftrunken die Augen, aber was er sah, war dazu angetan, ihn sofort zu hellem Wachen zu ermuntern. Das Ungestüm der Windsbraut hatte die mittlere große Scheibe seines Atelierfensters aufgerissen und trieb den Schnee in einer dichten weißen Wolke mitten in das Gemach. Da aber, wo auf dem Teppich die schweren Flocken nach und nach zu einem kleinen Hügel anschwollen, blieb es nicht lange regungs- und gestaltlos. In dem Schneehäuflein wurde es lebendig, ein wunderliches Zucken und Schwellen begann, und plötzlich hob sich aus der schimmernden feuchten Masse eine luftige Gestalt, die aus der Nebelhülle sich herauswand und nun frei auf winzigen Füßchen sich zu bewegen begann. Der Maler, den der Wunderanblick völlig zur Bildsäule erstarrt zu haben schien, folgte mit weit geöffneten Augen jeder Regung des sonderbaren Wesens. Es schien ihm die Größe eines etwa 10-jährigen Mädchens zu haben, zugleich schlanker und schmächtiger und doch mit den voll ausgereiften Formen eines jungen Weibes. Die aber blickten nur hin und wieder bei einer hastigeren Bewegung aus dem Schleier hervor, den das wallende aschgraue Haar, das bis zu den Knien reichte, rings um die zarte Gestalt flattern ließ. Das Gesicht konnte er nicht gleich erkennen, denn ohne auf ihn zu achten, schritt oder schwebte vielmehr der zierliche Spuk auf das Bäumchen am Fenster zu und stand dort eine Weile still, zu dem Stern hinaufschauend, während kleine weiße Hände aus dem Lockenmantel hervortauchten und eifrig die glatten Nadel der unteren Zweige zu streicheln begannen. So gespenstig das alles sich ausnahm, so fühlte der heimliche Zeuge der wunderlichen Szene doch nicht das geringste Grauen, nur ein gewisses Befremden darüber, dass es ihm mit keiner Gewalt möglich war, sich von seinem Sitz zu erheben oder nur einen Laut von den Lippen zu bringen. Er meinte, nie etwas Anmutigeres gesehen zu haben, als die zierliche weiße Gestalt, die dort das Bäumchen liebkoste. Und das Verlangen regte sich in ihm, wenigstens mit ein paar flüchtigen Strichen die Erscheinung in seinem Büchlein festzuhalten. Da wandte die kleine Fremde sich plötzlich nach ihm um und kam mit gelassenen Schritten, immer den Boden kaum berührend, auf ihn zu. Nun sah er auch ihr Gesicht. So viel er bei dem Zwielicht und dem Feuerschein aus dem Kamin unterscheiden konnte, waren die weichen, kinderhaften Züge von einem leidvollen Ausdruck beseelt, der dem schmalen Gesichtchen, noch dazu in der wunderlichen Umrahmung der grauen Haare, etwas anziehend Frauenhaftes gab. Der kleine, blutlose Mund schien nie gelächelt zu haben, aber auch nie durch einen bösen Hauch von Hass oder Tücke entstellt worden zu sein. Das Wunderbarste aber waren die großen, ruhigen Augen von smaragdenem Glanz, mit langen Wimpern umsäumt, die niemals auf- und niedergingen. Und doch blickten diese grünen Sterne nicht starr und seelenlos. Wie eine innere Flamme zuckte es zuweilen in ihnen auf, die dann wieder zusammensank, so dass der grüne Schein plötzlich zu erlöschen schien. Sie war nun ganz nahe an den jungen Maler herangeglitten, da schienen die Flammen im Kamin ihre Aufmerksamkeit abzulenken. Leise wandte sie sich nach der Glut, kauerte davor nieder, den grauen Haarschleier dicht um ihre Schultern und den jungen Busen gezogen und schüttelte dann ein paar Mal wie in tiefer Betrübnis das kleine Haupt. Dann erhob sie sich wieder und trat dicht vor den Regungslosen hin. Eine leise Kühle wehte ihn an, zugleich ein feiner Duft wie von frisch abgerissenen Fichtenzweigen. Er wollte etwas sagen, aber noch immer war er wie verzaubert. Ein Weilchen stand sie vor ihm. Dann sagte sie mit einer zarten Frauenstimme, die ungemein lieblich klang, »Schläfst du, Ralf?« Jetzt erst fiel der Bann von ihm, aber aufzustehen vermochte er noch immer nicht. »Ich schlafe nicht«, sagte er. »Siehst du nicht, dass ich die Augen offen habe und alles sehen kann, was du tust? Aber woher weißt du meinen Namen? Und wer bist du? Und warum bist du zu mir gekommen?« »Deinen Namen habe ich ja draußen im Walde gehört«, erwiderte sie, ohne eine Miene zu verändern. »Entsinnst du dich nicht mehr? Es war ein schöner Tag, die Sonne schien und der Kuckuck rief und die Mücken spielten über meinem Bach. Damals schon gefiel dir mein Baum. Hast du ihn nicht darum zu dir genommen, weil dir's leid tat, wie er abgehauen draußen unter den hässlichen Menschen stehen musste und alle gingen an ihm vorbei? Warum fragst du nun, wer ich bin und warum ich zu dir gekommen bin?« Er sah sie mit erstaunten Augen an. »Dein Baum?« fragte er. »Aber wer bist du denn und was hast du mit jenem Baum zu schaffen?« »Ich bin ja seine Dryas«, sagte sie, einen traurig zärtlichen Blick nach dem Fichtenbäumchen werfend. »Seine Dryas?« wiederholte er mit ungläubigem Lächeln. »Kind, du willst mir ein Märchen aufbinden.« Ihre großen grünen Augen funkelten. »Wir sind immer wahr«, sagte sie. »Aber ihr habt grobe Sinne, ihr Menschen von heute. Meine Mutter, als sie noch neben mir stand, vor 3 Wintern haben die grausamen Männer ihren Stamm gefällt. Oft hat sie mir erzählt, was sie von ihrer Mutter gehört hatte, und die von der ihren und so fort. Einst sei eine Zeit gewesen, da habe man noch uns in Ehren gehalten, uns und all unsere Verwandten, die im Wald, in Felshöhlen, Bächen und Weihern leben. Und damals seien wir auch frommen Menschen sichtbar geworden. Der Hirt habe uns gesehen, wenn wir am heißen Mittag aus dem Wipfel unseres Baumes hervorgeschlüpft seien oder uns zu der Quellennymphe geneigt hätten, ein Stündchen zu verplaudern und unser heißes Gesicht zu kühlen. Und in hellen Nächten, wenn die schöne Mondgöttin durch den Hain gefahren, hätten wir uns ganz hinausgewagt aus unserem Gezweig und Reigen getanzt auf der Waldwiese, dass der Jäger am Morgen noch die Spuren gesehen, wo unser langes Haar im tauigen Grase nachgeschleift war, während wir uns neigten und beugten. Es sei aber schon lange her, dass fremde Götter ins Land gekommen und die Alten vertrieben hätten. Die seien traurig geflüchtet und wohnten nun, niemand wisse in welchem dunklen Versteck. Wir Kleinen aber, die wir in unseren Ort gebannt seien und ihnen nicht hätten folgen können, würden seitdem Menschenaugen nimmer sichtbar. Und nur selten sei es einem Begnadigten, einem Künstler oder Poeten vergönnt, etwa eine Dryas leibhaftig zu schauen oder die schönen Nymphen, die in den Waldbächen hausen. Und so kannst auch du mich mit Augen sehen und hören, was ich sage. Ist es dir nicht lieb? Gefalle ich dir nicht? Sie schmiegte sich an seine Knie und hob die schlanken, blassen Ärmchen zu seinem Nacken auf, als ob sie sich an ihn hängen wolle. Er empfand aber nur ein kühles Wehen, wie wenn ein Nebelstreif seine Brust umwallte. »Wie solltest du mir nicht gefallen?« stammelte er, da es ihm nicht ganz geheuer war, sie sich so nah zu fühlen. »Aber wenn das alles wahr ist, wie kommt es, dass du meine Sprache sprichst, und warum bist du überhaupt hier hereingekommen?« »Oh«, sagte sie, »das ist doch einfach. Ich stand ja draußen, nah am Wege, und auf der Bank unter mir ließen sich täglich wandernde Menschen nieder, alte und junge, Männer und Frauen, und führten oft lange Gespräche. Da habe ich die Ohren gespitzt und bald verstanden, was sie sagten, denn wir Waldgeister sind klüger als ihr. Wie es gemeint war, wusste ich nicht immer, denn sie redeten oft von Dingen, die ich nie gesehen. Manches aber erklärte mir die Mutter.« Manches auch die Quellnymphe, die weiter hinaus ins Land reisen konnte, und in der Mühle unten, wenn die Bauern und Jäger dort sich trafen, vieles erfuhr, wie es in den Dörfern und großen Städten zugeht. Da hörte ich auch, warum allemal um Winters Mitte die Holzleute mit ihren blanken Äxten zu uns kommen und meine jungen Geschwister an der Wurzel umhauen, damit sie dem neuen Gott geopfert werden. Schon darum hasste ich ihn, wenn er auch nicht all die anderen verjagt hätte. Denn du musst wissen, Ralf, unser Leben ist an das unseres Baumes gebunden. Nur wenn wir uns durch Zufall, gerade zu der Zeit, wo das Eisen unseren Stamm verwundet, von ihm entfernt haben, flackert in uns noch ein Weilchen die Lebensflamme, bis der Stamm und die Zweige verdorrt. Oder, und sie warf einen düsteren Blick nach dem Kamin, von dem gefräßigen Feuer verzehrt sind. Nun schlafen wir Jungen meist in der kalten Zeit, und so trifft uns die Axt erbarmungslos, ohne dass wir noch einen Seufzer dem schönen Leben nachschicken. Ich aber, ich weiß nicht, wie es kam. Vor 3 Tagen wachte ich auf aus einem hellen Frühlingstraum und wunderte mich, dass es schon an der Zeit sein sollte zu neuem Blühen, und stieg leise zum Wipfel hinauf, zu sehen, ob die Quellnymphe ihre starre Decke schon abgeschüttelt habe und die Wiese grün werde. Da war es noch tiefer Winter ringsum, kein Vogelruf erscholl, aber nahe bei mir die Axtschläge der bösen Männer, die meine kleinen Brüder und Schwestern fällten. Bisher hatten sie mich immer verschont, vielleicht weil ich dem Bänkchen und den Leuten, die darauf rasteten, Schatten gab. An jenem Morgen aber hörte ich einen sagen, »Warum soll die Große da stehen bleiben? Die Wiese wird doch nächstens wieder zu Ackerland gemacht. Der Talmüller hat sie gekauft, der nutzt den Boden anders aus.« So kam sie zu mir, und mein Glück war es, dass ich schon das Haus geräumt hatte. War es denn aber wirklich ein Glück? Wäre es nicht besser gewesen, ich hätte zu leben aufgehört, als sie meinen lieben Baum von der Wurzel trennten? Ich fühlte doch jeden Axthieb wie ein Schlag auf mein Haupt, und wie von Sinnen verschmerzt flog ich dem Schlitten nach, auf dem sie meinen Baum in die Stadt schleiften. Da saß ich in seinen Zweigen, und niemand konnte mich sehen, und ich kam fast nicht zur Besinnung vor all dem Neuen und Wunderlichen, was sich da um mich her bewegte. Nur immer weher und trauriger wurde mir zumute, und ich wünschte nur eins, dass es bald ganz zu Ende gehen möchte. Das einzig Hübsche, was ich sah, waren die vielen Kindergesichter mit den roten Backen und blanken Augen, die zu mir hinaufstaunten, und ich wünschte nur in ein Haus zu kommen, wo recht viel lustiges Kindervolk um mich herum tanzte. Und wenn ich dort endlich in Feuer aufginge, ich meine, mein Baum, wollte ich mich nicht beklagen. Stattdessen aber bist du gekommen, und ich kannte dich gleich wieder, weil du einmal so lange auf meinem Bänkchen gesessen hattest, und nicht allein. Und hernach bist du noch 2-mal wiedergekommen, weißt du es noch? Und wie du mein Bäumchen kauftest, flog ich dir ganz vergnügt nach. Aber in das dunkle, dumpfe Haus, die enge Treppe hinauf dir zu folgen, konnte ich mich nicht überwinden. Da umflatterte ich die hohen Fenster, bis ich das Deine fand und sah, wie mein Baum von dir dorthin gestellt wurde und hing draußen an den Scheiben, sehnsüchtig, denn ich wäre gern zu ihm und zu dir hineingekommen. Und endlich riss der Sturm das Fenster auf. Und da bin ich nun. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jessi der Sauerslau im November 2024.